Abschnitt 1 aus Nicholas Nickleby Band 3. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. Nicholas Nickleby Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. 22. Kapitel. Nicholas verlässt in Smikes Begleitung die Hauptstadt, um sein Glück zu suchen. Er und der Leser machen die Bekanntschaft Mr. Vincent Crummles. Nicholas' ganzer Reichtum bestand, nachdem er seine kleinen Schuldposten berichtigt, in kaum 20 Schillingen, und dennoch begrüßte er den Morgen, an welchem er London zu verlassen beschlossen hatte, mit einem leichten Herzen und sprang mit dem mutigen, tatkräftigen Sinne aus dem Bette, der zum Glück jungen Leuten eigen ist, denn die Welt würde sonst nicht mit Alten bevölkert sein. Es war ein kalter, nebliger Morgen im Vorfrühlinge, der sich kaum von der Nacht schied, und Nicholas eilte durch die verödeten Straßen nach der City und stellte sich unter die Fenster des von seiner Mutter bewohnten Hauses, in welchem, so schweigsam und düster es aussah, Licht und Leben für ihn war. Denn seine Wände umschlossen zum wenigsten ein Herz, das sicher ebenso bewegt als sein eigenes schlug, wenn ihm Kränkung widerfuhr oder mit Lieblosigkeit begegnet wurde. Er ging quer über die Straße und blickte nach dem Zimmer empor, in welchem, wie er wusste, Käthchen schlief. Das Fenster war dicht verschlossen. »Arme Schwester«, dachte er, »du ahnst wenig, wer hier draußen weilt.« Es verdroß ihn einen Augenblick fast, dass Käthchen das Fenster nicht öffnete, ihm ein paar Worte zum Abschiede zu sagen, doch ermannte er sich sogleich wieder und dachte, »Himmel, wie kindisch ich bin! Es ist so am besten. Als ich sie verließ und den längsten Abschied von ihnen hätte nehmen können, wenn ich gewollt, ersparte ich ihnen die Pein, und warum sollte ich es nicht jetzt auch?« Es deuchte ihm, als wenn der Vorhang sich bewegte und Käthchen am Fenster wäre, und einer jener seltsamen Gefühlswidersprüche, die uns allen gemein sind, bewog ihn, unter einen Torweg zu treten, damit sie ihn nicht sähe. Er belächelte seine Schwäche, sagte, Gott behüte sie, und kehrte mit leichteren Schritten in seine Wohnung zurück. Er wurde hier mit Ungeduld von Smike, der unterdessen gepackt hatte, und Newman Knox erwartet, der ein Tageseinkommen aufgewendet, um die Wanderer noch durch ein Frühstück zu stärken, die nach kurzer Frist in seiner Begleitung aufbrachen. »Wohin?« fragte er. »Zunächst nach Kingston«, antwortete Nicholas. »Und dann? Warum wollten Sie es mir nicht sagen?« »Weil ich es selbst kaum weiß, mein werter Freund, und wenn ich es Ihnen auch sagte, so habe ich doch für den Augenblick so wenig bestimmte Pläne als Aussichten und könnte daher meinen Aufenthaltsort schon wieder 100-mal verändert haben, wenn eine Mitteilung von Ihnen an mich abginge.« »Ich fürchte, dass Sie mit tief versteckten Absichten umgehen.« »Mit so tief versteckten Absichten, dass ich sie sogar selbst nicht zu ergründen imstande bin. Was ich aber auch beschließen mag, verlassen Sie sich darauf, dass ich Ihnen bald schreiben werde.« »Wollen Sie es auch nicht vergessen?« »Seien Sie ohne Sorge. Ich besitze nicht so sehr viele Freunde, dass mich Ihre Menge leicht verwirren könnte und dass ich des Besten vergäße.« Unter solchen Gesprächen gingen sie miteinander ein paar Stunden fort und hätten noch ein paar Tage so fortgehen können, wenn sich Nicholas nicht endlich auf einen Stein niedergesetzt und mit Bestimmtheit erklärt hätte, dass er keinen Schritt weiter gehen würde, wenn Knox nicht umkehrte, der vergeblich um noch eine halbe und dann um eine Viertelmeile dingte und bat und sich endlich bequemen musste, seinen Rückweg anzutreten, was er nach dem herzlichsten Abschiede und so lange sich umschauend tat, bis er Nicholas und Smike gänzlich aus den Augen verloren hatte. »Hör, Smike«, sagte Nicholas, während er mit seinem Reisegefährten rüstig voranschritt, »wir gehen nach Portsmouth.« Smike nickte und lächelte, ließ aber sonst durchaus keine Regung blicken, denn wenn er nur bei Nicholas bleiben durfte, so war es ihm vollkommen gleich, ob es nach Portsmouth oder nach Port Royal ging. Anmerkung des Übersetzers: Port Royal, bekanntlich eine der ungesundesten britisch-überseeischen Stationen. »Ich weiß wenig davon«, fuhr Nicholas fort, »aber Portsmouth ist eine Seestadt und können wir keine andere Beschäftigung erlangen, so sollte ich denken, dass wir irgendeine an Bord eines Schiffes finden. Ich bin jung und rührig und könnte mich auf mannigfache Weise nützlich machen. Dasselbe ist bei dir der Fall.« »Ich hoffe es. Als ich in war, Sie wissen, was ich meine.« »Ja, ja, du brauchst den Ort nicht zu nennen. Als ich dort war«, wiederholte Smike mit funkelnden Augen, denn er freute sich unsäglich, von seinen Fähigkeiten reden zu können, »als ich dort war, nahm ich's mit jedermann auf im Kühemelken und der Pferdewartung. Ich fürchte, dass wir weder viel Kühe noch Pferde an Bord finden würden«, versetzte Nicholas ernst. »Doch du kannst ja sonst etwas lernen. Wer recht will, dem ist wohl zu helfen.« »Und ich bin sehr willig«, sagte Smike wieder ermutigt. »Gott weiß, dass du es bist, und sollte es dennoch nicht gehen, so wird es mir vielleicht sauer werden, indes hoffe ich, uns beiden durchhelfen zu können.« »Legen wir heute noch den ganzen Weg zurück?«, fragte Smike nach einem kurzen Stillschweigen. »Das möchte denn doch selbst deinen willigen Füßen zu viel werden«, erwiderte Nicholas mit einem gutmütigen Lächeln. »Nein, Godalming ist einige 30 Meilen von London entfernt, wie ich auf einer geborgten Karte gefunden, und da, denke ich, wollen wir übernachten. Morgen müssen wir unsere Reise stracks fortsetzen, denn wir haben nicht Geld genug, um uns aufhalten zu dürfen. Gib mir jetzt einmal das Bündel.« »Nein, nein«, sagte Smike ein paar Schritte zurücktretend. »Oh, bitte lassen Sie es mir.« »Nun, warum denn?« »Damit ich doch zum wenigsten etwas für Sie tue. Sie wollen mich Ihnen immer nicht dienen lassen, wie ich sollte. Ach, Sie wissen es nicht, wie ich Tag und Nacht darauf sinne, Ihnen gefällig und nützlich zu sein.« »Oh, du närrischer Mensch, ich weiß es sehr wohl und müsste blind und fühllos sein, wenn ich's nicht sähe und erkennte. Doch da ich eben daran denke und da wir allein sind, will ich dir eine Frage vorlegen«, setzte Nicholas ihm scharf in die Augen blickend hinzu. »Hast du ein gutes Gedächtnis?« »Ich weiß es nicht«, antwortete Smike, traurig den Kopf schüttelnd. »Ich glaube, dass ich vormals eins hatte, aber es ist jetzt fort, rein fort.« »Warum glaubst du, vormals ein gutes Gedächtnis gehabt zu haben?« »Ich konnte mich vieler Dinge erinnern, als ich ein Kind war, aber das ist lange, sehr lange her. Zum wenigsten deucht es mir so. Ich war an dem Orte, von welchem Sie mich mit fortnahmen, immer verwirrt und vergesslich, konnte mich auf nichts besinnen, und bisweilen war es mir auch ganz unmöglich zu verstehen, was Sie zu mir sagten. Ich, ja...« »Du fängst an, abwesend zu sein«, sagte Nicholas ihn am Arme berührend. »Nein«, antwortete Smike mit einem leeren Starrblicke, »ich dachte nur daran, wie«, sprach er weiter und hielt unwillkürlich schaudernd wieder inne. »Denk nicht mehr an den Ort, es ist ja jetzt alles vorüber«, fiel Nicholas ein und heftete die Blicke scharf auf seinen Reisegefährten, der stumpfsinnig vor sich hinzustarren anfing, wie es in Dotheboys Hall bei ihm gewöhnlich gewesen war und auch jetzt noch häufig vorkam. »Was wolltest du von dem Tage sagen, an welchem du nach Yorkshire kamst?« »Wie?« rief Smike. »Es war, ehe du anfingst, deine Erinnerung zu verlieren. War es warm oder kalt?« »Nass, sehr nass. Ich habe immer gesagt, wenn es stark regnete, es gösse wie an dem Abende meiner Ankunft, und dann umringten sie mich und lachten, dass ich über den Regen weinte. Sie sagten, es wäre kindisch, und ich dachte deshalb umso mehr daran. Es überlief mich bisweilen kalt, wenn es regnete, denn ich sah mich dann im Geiste, wie ich damals war, als ich durch dieselbe Tür hereinkam. »Wie du damals warst«, wiederholte Nikolas mit verstellter Gleichgültigkeit. »Wie warst du denn?« »Ein so kleines Ding, dass sie bei der bloßen Erinnerung daran Mitleid und Erbarmen mit mir hätten haben sollen.« »Du kamst doch nicht allein hin«, bemerkte Nikolas. »Nein, oh nein«, sagte Smike. »Wer war denn bei dir?« »Ein Mann, ein finsterer, abgelebter Mann. Ich hörte es in der Schule sagen und erinnerte mich früher auch selbst daran. Ich war froh, ihn zu verlassen, denn ich fürchtete mich vor ihm. Aber sie machten's danach, dass ich mich vor ihnen noch mehr fürchten musste und behandelten mich noch grausamer«, setzte Smike seufzend hinzu. »Sieh mich einmal an«, sagte Nikolas, der seine ganze Aufmerksamkeit anzuspannen wünschte. »So, blicke nicht hinweg. Erinnerst du dich keines Frauenzimmers, keiner liebevollen Frau, die dich an ihr Herz drückte, dich küsste, dich ihr Kind nannte?« »Nein«, erwiderte der arme kopfschüttelnd, »nein, durchaus nicht.« »Auch keines Hauses, in welchem du gewohnt hast, außer dem in Yorkshire?« »Nein«, sagte Smike mit trauriger Miene, »aber eines Zimmers. Ich entsinne mich, dass ich in einem Zimmer schlief, einem großen einsamen Zimmer ganz oben in einem Hause, und in der Decke war eine Falltür. Ich drückte oft den Kopf in das Kissen, um sie nicht zu sehen, denn ich fürchtete mich, wenn ich hinaufblickte, da ich ein kleines Kind war und allein schlief, und dachte oft, was wohl da oben über der Tür sein möchte. Auch entsinne ich mich, dass in einer Ecke eine Uhr, eine alte Uhr stand. Ich habe das Zimmer nie vergessen, denn wenn mich schreckliche Träume ängstigen, kommt es immer darin vor, genau wie es war. Ich sehe Dinge und Leute darin, die ich als Kind niemals sah, aber das Zimmer bleibt alle Zeit, wie es war, und verändert sich nie.« »Willst du mich jetzt das Bündel tragen lassen?« fragte Nikolas abbrechend. »Nein, nein«, antwortete Smike, »lassen Sie uns weitergehen.« Er beschleunigte seine Schritte. Nikolas beobachtete ihn genau, und jedes Wort dieses Gesprächs mit ihm prägte sich unauslöschlich seinem Gedächtnisse ein. Es war inzwischen fast Mittag geworden, und beide fühlten sich durch die Frische und die Schönheiten des Frühlingsmorgens gestärkt und erheitert. Der Tag rückte weiter fort, sein Glanz verging allmählich und alles umher nahm eine minder lebendige Färbung an, so wie junge Hoffnungen durch die Zeit gemildert werden oder wie jugendliche Gesichter nach und nach die heitere Ruhe des Alters annehmen. Der Nachmittag und Abend waren indes fast nicht minder schön, denn die Natur verleiht jeder Jahres- und Tageszeit ihre eigentümlichen Schönheiten, und vom Morgen bis zum Abend, wie von der Wiege bis zum Grabe, findet eine fortwährende Folge von so leisen Veränderungen und Übergängen statt, dass wir ihr Fortschreiten kaum gewahren. Unsere Wanderer übernachteten in Godalming und setzten am anderen Morgen ihre Reise rüstig fort. Der Weg führte an diesem Tage über manchen mühselig zu ersteigenden Berg oder Hügel, und auf Reisen wie im Leben ist es beträchtlich leichter, bergunter als bergauf zu gehen. Sie kamen indes ihrem Ziele mit unverminderter Beharrlichkeit immer näher, und noch hebt der Berg seinen Gipfel nicht zum Himmel empor, den Beharrlichkeit nicht am Ende doch erklimmte. Der Weg führte sie an des Teufels Punschbowle vorüber, und Smike horchte mit begierigem Ohre, als Nikolas die Inschrift des dort errichteten Steins las, die von einer an der einsam öden Stelle bei Nacht begangenen schändlichen Mordtat erzählt. Der Rasen, auf welchem sie standen, war einst mit Blut gefärbt gewesen, das in der Vertiefung daneben hinuntergeträufelt war und ihr den Namen gegeben hatte. »Des Teufels Punschbowle«, dachte Nikolas, als er hinunterschaute, »war nie mit einem passlicheren Tranke gefüllt.« Der Weg lief darauf durch eine lachende, ebnere Gegend, die jedoch noch immer mit zahllosen Hügelchen abwechselte. Endlich befanden sie sich wieder im flachen Lande. Smike war erschöpft, es begann zu dunkeln. Nicholas blieb vor einem Gasthause stehen und fragte den Wirt, wie weit sie noch nach Portsmouth hätten. 12 starke Meilen, erwiderte der Wirt. »Ist der Weg gut?« fragte Nicholas, seinen Reisegefährten zweifelhaft anblickend weiter. »Sehr schlecht«, lautete des Wirts sehr natürliche Antwort. »Ich müsste eigentlich weiter«, sagte Nicholas zögernd, »weiß aber kaum, was ich tun soll.« »Ich kann Ihnen natürlich keinen Rat geben«, versetzte der Wirt, »allein wenn ich an Ihrer Stelle wäre, ich würde nicht weitergehen.« Die Rücksicht auf Smike bewog Nicholas endlich zu bleiben, und der Wirt führte seine Gäste in die Küche und bemerkte, da ein helles Feuer darin loderte, dass es sehr kalt wäre. Wenn er kein helles Feuer gehabt hätte, würde er gesagt haben, es wäre sehr warm. »Was können wir zum Abendessen haben?« fragte Nicholas. »Was belieben Sie?« lautete des Wirts Gegenfrage. Nicholas nannte kalte Küche. Sie war ausgegangen. Eier? Eier waren zufällig nicht da. Hammelkarbonade? Sie war auf 3 Meilen weit nicht zu haben, in der vorigen Woche aber in einem solchen Überflusse vorhanden gewesen, dass man sie hatte fast verschenken müssen und auf übermorgen schon wieder bestellt. »Dann muss ich es Ihnen gänzlich überlassen, wie ich es gern so gleich getan hätte«, sagte Nicholas. »Ich will Ihnen einen Vorschlag machen«, versetzte der Wirt. »Es ist ein Herr im Gastzimmer, der auf 9 Uhr ein Beefsteak-Pudding mit Kartoffeln bestellt hat. Er hat mehr als überflüssig daran, und ich zweifle ganz und gar nicht, dass er sie mit zulässt, wenn ich ihn darum bitte. Ich will sogleich zu ihm gehen.« »Nein, nein«, sagte Nicholas ihn zurückhaltend, »das möchte ich nicht gern. Ich bin ein Fußreisender und dem Herrn möchte meine Gesellschaft nicht genehm sein. Und auf der anderen Seite bin ich doch zu stolz, mich aufzudringen oder geneigt zu sein, mich einer abschäklichen Antwort auszusetzen.« »Ei, was«, entgegnete der Wirt, »es ist ja nur Mr. Crummles. Der ist nicht eigen.« »Wirklich nicht?« fragte Nicholas, auf wessen Gemüt, um die Wahrheit zu sagen, der Gedanke an den leckeren Pudding doch einigen Eindruck machte. »Bewahre«, erwiderte der Wirt, »verlassen Sie sich darauf, Ihre Sprechweise wird ihm gefallen. Doch es wird sich bald zeigen. Warten Sie nur 2 Augenblicke.« Er eilte hinaus, ohne Nicholas Erlaubnis zu erwarten, kehrte sehr bald und eilend wieder zurück und sagte leise und in wichtigem Tone, »Es ist alles in Richtigkeit. Ich wusste es gleich, dass er nichts dawider haben würde. Sie werden bei ihm etwas sehen, das der Mühe wohl wert zu sehen ist. Blitz, wie Sie daran sind.« Nicholas hatte nicht Zeit, sich eine Erklärung zu erbitten, denn der Wirt zog ihn fort. Smike folgte mit seinem Bündel, das er so wachsam hütete, als wenn es eine Börse mit Goldstücken gewesen wäre. Und alle 3 traten in Mr. Trummles Zimmer ein. Nicholas erwartete etwas Absonderliches, aber nicht so Absonderliches, als seinen Blicken sich darbot. Am oberen Ende des Zimmers bestanden nämlich 2 Knaben, ein sehr großer und ein sehr kleiner, beide im Matrosenkostüm, was auf den Komödienzetteln ein fürchterlicher Zweikampf genannt wird, mit kurzen Degen, denen die geflochtenen Körbe nicht abgingen, wie man sie auf den kleineren Theatern zu sehen pflegt. Der kleine Knabe hatte einen bedeutenden Vorteil über den Großen erlangt, der in die schrecklichste Enge getrieben war, und ein großer, starker Mann schaute ihnen zu und munterte sie pathetisch auf, noch etwas mehr Feuer aus ihren Klingen zu schlagen. Sie würden dann unfehlbar bei der nächsten Vorstellung Furore machen. »Mr. Vincent Crummles«, sagte der Wirt äußerst submiss, »dies ist der junge Herr. Mr. Vincent Crummles begrüßte Nicholas mit einer Kopfneigung, die zwischen dem Herablassungszeichen eines römischen Kaisers und dem Zunicken eines Zechbruders die Mitte hielt, und befahl dem Wirte, die Tür zu verschließen und sich zu entfernen. »Sie sehen da eine Szene, die nicht schlecht ist«, sagte Mr. Crummles, Nicholas winkend, nicht näher zu treten, damit er nicht störe. »Der Kleine hat ihn unter, bittet der Große nicht um Pardon, so ist er geliefert. Macht's noch einmal, Jungen!« Die beiden Kämpfer begannen von Neuem und hieben aufeinander los, dass die Funken umherflogen. Mr. Crummles hatte seine innige Freude daran. Er schien das Funkensprühen für besonders wichtig und wesentlich zu halten. Der Kampf nahm mit etwa 100 Hieben von Seiten eines jeden der beiden Helden seinen Anfang. Die Hiebe führten jedoch nicht eher zu einem Ergebnisse, als bis der Kurze auf ein Knie niedergehauen wurde, was ihm aber gar nichts war, denn er stemmte die linke gegen den Boden und hackte fortwährend auf den Langen ein, der ihm jedoch zuletzt den Degen entwand. Hiernach hätte man nun schließen müssen, dass sich der kleine Matrose für überwunden erklären würde, allein er zog stattdessen plötzlich ein großes Pistol aus dem Gürtel und hielt es dem Großen gerade vor den Kopf. Der Große geriet durch diese ganz unerwartete Diversion dermaßen außer Fassung, dass der Kleine seinen Degen wieder aufheben und den Kampf wieder anfangen konnte. Hierauf begann abermals wütiges Hacken, beide gaben jetzt obenein eine Menge der künstlichsten Hiebe und Stellungen zum Besten, die jedoch eine Zeit lang zu nichts Erklecklichem oder Schrecklichem führten. Als der Kurze nach einiger Zeit einen Hieb nach des langen Beinen führte, dass dieselben, wenn er Wirkung gehabt hätte, ohne Gnade und Frage abgesäbelt sein würden, sprang der Lange über den Degen des Kurzen hinüber und führte nach dessen Beinen, um alles gehörig auszugleichen, denselben Hieb, worauf der Kurze über den Degen des Langen sprang. Der Kurze war offenbar der moralische Charakter wie der Lange der Bösewicht, denn er blieb stets im Vorteile, nahm endlich seine ganze Kraft und Fechterkunst zusammen und wurde mit dem Langen handgemein, der nach vergeblichem Widerstande zu Boden stürzte und unter großen Qualen den Geist aufgab. Und nunmehr setzte ihm der Kurze die Degenspitze auf die Brust und bohrte ein Loch hinein durch und durch. »Das bringt ein doppeltes Da Capo ein, wenn ihr's gut macht, Kinderchen«, sagte Mr. Crummles. »Kommt nun aber wieder zu Atem und wechselt die Kleider.« Er begrüßte jetzt Nicholas umständlich, der nunmehr bemerkte, dass das Gesicht Mr. Crummles der Größe nach im vollkommensten Verhältnis zu seinem Körper stand, dass er eine sehr dicke Unterlippe, eine sehr raue Stimme hatte, als wenn er viel schrie oder riefe, und sein straffes schwarzes Haar fast bis auf den Scheitel abgeschnitten trug, um, wie Nicholas später erfuhr, desto besser Charakterperücken von allen möglichen Arten und Gestalten aufsetzen zu können. »Wie gefiel Ihnen das, Sir?« fragte Mr. Crummles. »Sehr wohl«, erwiderte Nicholas. »Sie möchten solche Knaben nicht gar oft zu sehen bekommen, wenn sie einander nur etwas mehr gleich wären.« »Mehr gleich?« »Ich meine, wenn sie nur nicht von so sehr verschiedener Größe wären.« »Ei, das ist gerade die Hauptsache bei dem Kampfe, dass sie ein paar Fuß auseinander sind. Wie soll man den Beifall des Publikums auf eine gehörige Weise exzitieren, wenn nicht ein Kleiner wieder einen Großen ficht? Man müsste sonst 5 gegen einen haben, wozu aber meine Truppe nicht zahlreich genug ist.« »Ah, ich sehe, daran dachte ich wirklich nicht. Es ist aber gerade der Punkt, auf welchen es ankommt. Ich werde von übermorgen an Vorstellungen in Portsmouth geben. Reisen Sie dorthin, so belieben Sie nur ins Schauspiel zu gehen, und Sie werden sich überzeugen, welchen Effekt es macht.« Nicholas versprach, es womöglich zu tun, und setzte sich mit dem Schauspieldirektor an das Feuer. Der gute Herr war äußerst gesprächig und mitteilsam und verbreitete sich ohne den mindesten Rückhalt über seine Angelegenheiten, die Vorzüge seiner Gesellschaft und die Künstlertalente seiner Familie, welcher auch die beiden wackeren Fechterknaben angehörten. Die Gesellschaft sollte sich am folgenden Tage in Portsmouth versammeln. Sie war eine Wandernde und hatte zuletzt mit dem größten Applaus in Guildford gespielt. »Sie gehen auch nach Portsmouth?« fragte der Schauspieldirektor. »Ja, kennen Sie die Stadt schon?« fragte Mr. Crummles weiter, der zu glauben schien, dass er mit Recht ebenso viel Vertrauen erwarten dürfe, als er selbst bewiesen hatte. »Nein«, erwiderte Nicholas. »Noch gar nicht dort gewesen? Niemals.« Mr. Vincent Crummles hustete ein paar Mal, wie um zu sagen, »Willst du nicht offen sein, so lass es bleiben«, schlürfte seinen Grog und schnupfte einmal über das andere, so dass Nicholas dachte, wo er wohl all den Schnupftabak lassen möchte. Der Schauspieldirektor blickte indes von Zeit zu Zeit mit größtem Interesse nach Smike, der ihm von Anfang an gar sehr aufgefallen zu sein schien. Der wegmüde Smike war übrigens auf seinem Stuhle eingeschlafen. »Entschuldigen Sie«, hub Mr. Crummles endlich wieder an, »aber ich kann es nicht verschweigen, was Ihr Reisegefährte für ein kapitales Gesicht hat.« »Ich wollte«, erwiderte Nicholas halb traurig und halb lächelnd, »dass es ein wenig runder und weniger eingefallen wäre.« »Runder«, wiederholte der Schauspieldirektor fast erschreckend, »dann wäre es für immer verdorben.« »Wieso?« fragte Nicholas. »Wieso?« »Zum Geier«, entgegnete Crummles sich nachdrücklich auf das Knie schlagend. »Er würde, gerade wie er da ist, ohne das Mindeste ausstopfen und ohne eine Spur von Schminke ein Subjekt für die Hungerleiderrollen sein, wie man's vielleicht in ganz England nicht zum zweiten Male findet.« »Sie betrachten ihn aus Ihrem Gesichtspunkte als Schauspieldirektor«, sagte Nicholas lachend. »Und warum sollte ich's nicht? Ich habe in meinem ganzen Künstlerleben keinen jungen Burschen gesehen, der so wie dieser für das besagte Fach gleichsam geschaffen gewesen wäre, und ich spielte die schweren Kinder, als ich 18 Monate alt war.« Die Erscheinung des Puddings und der beiden Knaben machte der Unterhaltung vorerst ein Ende. Die beiden Herrlein gebrauchten ihre Messer und Gabeln mit nicht minderer Behendigkeit und Tapferkeit, als sie die Schwerter geschwungen hatten, und Mr. Crummles, Nicholas und Smike führten die Waffen fast mit demselben Feuer. Das Mahl war beendet. Smike und die jungen Crummles gähnten und Nicholas schlug vor, dass man sich allerseits niederlege, wovon jedoch der Schauspieldirektor nichts hören wollte. »Lassen Sie sie gehen«, sagte er. »Wir plaudern noch ein wenig. Es war schon vor dem Essen meine Absicht, mir das Vergnügen zu machen, Sie zu einer kleinen Bowle Punsch einzuladen, und ich würde es Ihnen sehr übel nehmen, wenn Sie mir eine abschlägige Antwort gäben.« Nicholas war nicht sehr müde, ja zu unruhig, um schlafen zu können. Er blieb daher, der Punsch wurde gebracht, und Mr. Crummles fing an, behaglich zu plaudern. Nicholas war indes zerstreut und niedergeschlagen. Er hörte nur Crummles Stimme, ohne den Sinn seiner Worte zu fassen, und als der Schauspieldirektor die Erzählung eines Abenteuers mit einem schallenden Gelächter schloss und Nicholas fragte, was er unter ähnlichen Umständen getan haben würde, musste unser junger Freund gestehen, so gut als gar nichts gehört zu haben. »Ich hab's bemerkt«, sagte Crummles. »Ihr Gemüt ist unruhig. Was ist die Veranlassung?« Nicholas konnte sich nicht enthalten, über die Ungeniertheit der Frage zu lächeln, meinte jedoch, es wäre unnötig, ihr auszuweichen, und gestand seine Besorgnis, dass er den Zweck seiner Reise vereitelt sehen möchte. »Worin besteht der Zweck Ihrer Reise?« »Ich suche eine Beschäftigung für mich und meinen unglücklichen Reisegefährten, das tägliche Brot zu gewinnen. Sie haben es vielleicht schon vermutet und somit will ich es Ihnen umso mehr ganz offen bekennen. Welche Beschäftigung denken Sie in Portsmouth zu finden, die nicht anderwärts ebenso gut zu haben wäre? Portsmouth ist eine Seestadt. Ich werde mich auf einem Schiffe zu verdingen suchen und hoffe, dafür wenigstens Speise und Trank zu erhalten. Oh ja, Salz, Fleisch und neuen Rum, Erbsenpudding und Kaffzwieback. Anmerkung des Übersetzers, der für sehr schädlich gilt und von den Matrosen daher Kill Devil, töt den Teufel genannt wird. Man kann es noch schlimmer treffen und ich werde so gut davon leben können als 1000 andere. Wenn Sie zu Schiffe gehen wollen, müssen Sie aber auch zu gebrauchen sein und man wird Sie nicht gebrauchen können. Warum denn nicht? Weil kein Kapitän oder Schiffsherr Sie Ihr Salz zum Brote wert halten wird, solange er geübte Leute haben kann, die in Portsmouth so zahlreich wie Austern sind. »Ist das Ihr Ernst?« fragte Nicholas, bestürzt über die Vorhersagung und den zuversichtlichen Ton, in welchem sie ausgesprochen wurde. »Es wird doch niemand als Seemann geboren. Das Schiffshandwerk muss doch erlernt werden.« »Freilich, aber in Ihrem Alter und von jungen Gentlemen wie Sie wird es nicht erlernt.« Es trat eine Pause ein. Nicholas war der Mut entsunken und er blickte betrübt in das Feuer. »Wissen Sie keine andere Berufsart, zu welcher sich ein junger Mann von Ihrer Figur und Gewandtheit leicht bilden und in welcher er zugleich mit Nutzen die Welt sehen könnte?« fragte der Schauspieldirektor. »Nein«, erwiderte Nicholas kopfschüttelnd. »Dann will ich Ihnen eine nennen, die Schauspielkunst.« »Die Schauspielkunst?« wiederholte Nicholas fast ebenso laut und aufgeregt. »Die Schauspielkunst, sage ich Ihnen. Ich arbeite darin, meine Frau arbeitet darin, meine Kinder arbeiten darin. Ich hatte einen Hund, der sein Leben lang fast von seiner Geburt an darin gearbeitet hat bis an seinen Tod. Mein Pony tritt im Tartarfürsten auf.« Anmerkung des Übersetzers. Vielleicht ist hier die Erinnerung nicht überflüssig, dass die Pantomime auf der englischen Bühne eine bedeutende Stelle einnimmt und dass besonders wandernde Truppen sich mit allem Möglichen befassen, was die Schaulust anziehen kann. Ende der Anmerkung. »Ich will Sie und auch Ihren Kameraden auf die Bühne bringen. Sagen Sie ja, es liegt mir eben an etwas Neuem.« »Ich verstehe aber nichts davon«, wendete Nicholas ein, dem der plötzliche Vorschlag fast den Atem benommen hatte. »Ich habe nie in einer Rolle agiert, ausgenommen auf der Schule.« »Ihr Gang und Anstand gibt einen Liebhaber, Ihr Blick einen Tragödienhelden, Ihr Lachen einen Komiker. Sie werden Ihre Sachen so gut machen, als wenn Sie von Kindesbeinen an nur für die Bühne gelebt hätten.« Nicholas bedachte, wie wenig Geld ihm übrig bleiben würde, nachdem er den Wirt bezahlt hätte, war indes immer noch unschlüssig. »Sie können uns auf 100-fache Weise nützlich sein«, fuhr Crummles fort. »Was für treffliche Ankündigungszettel würde ein junger Mann von Ihrer Bildung schreiben können?« Anmerkung des Übersetzers, die nämlich oft riesengroß sind und sich deklamatorisch über alles, was die Zuschauer zu sehen und zu hören bekommen sollen, bis ins Detail verbreiten. Ende der Anmerkung. »Das so übernehmen getraue ich mir allenfalls«, versetzte Nicholas. »Versteht sich, Sie würden's können. Wegen des Näheren wolle man die kleinen Handzettel mit der detaillierten Beschreibung einsehen, in die wir halbe Bände hineinbringen können. Sie können uns auch Stücke, könnten uns immer ein Stück schreiben, wie wir es gerade bedurften, worin sich das ganze Personal der Gesellschaft zeigte. Dessen bin ich nicht ganz so gewiss, doch möchte ich vielleicht dann und wann imstande sein, etwas zusammenzukritzeln, das Ihnen passte. Wir wollen sogleich ein neues Spektakelstück auf die Bretter bringen. Warten Sie einmal. Ja, neue und glänzende Dekorationen, ganz besonderer Apparat. Sie müssen es so einrichten, dass ein wirklicher Brunnen und zwei Waschfässer darin vorkommen. Im Stücke? Ja, ich kaufte sie vor ein paar Tagen in einer Versteigerung um einen Spottpreis und sie werden vortrefflich wirken. Ich verfahre ganz nach der Londoner Praxis. Man kauft dort Anzüge, Theaterutensilien und alles Mögliche zusammen und lässt dann Stücke danach schreiben. Die meisten Theater halten sich ihren eigenen Autor. »Was Sie sagen«, rief Nikolas aus. »Es ist ganz das Gewöhnliche. Oh, wie glänzenden Waschfässer und der wirkliche Brunnen werden sich in separaten Zeilen ganz kapital auf den Ankündigungszetteln ausnehmen und gewaltig ziehen. Sind Sie nicht zufällig so etwas von einem Zeichner oder Maler?« »Leider nein. Es ist schade.« »Wenn Sie sich auch auf die zeichnenden Künste verständen, so könnten wir die letzte Szene auf einem Holzschnitte, der die ganze Tiefe der Bühne und im Vordergrunde den Brunnen und die Waschfässer darstellte, an die Laternenpfähle und Straßenecken bringen.« »Wie hoch würde sich aber das Salär belaufen?« fragte Nikolas nach einigem Besinnen. »Werde ich davon leben können?« »Wie ein Prinz«, erwiderte Crummles. »Sie und Ihr Kamerad zusammen würden's, ja, Sie würden's wöchentlich auf 1 Pfund bringen.« »Das wäre auf mein Wort und auf das Doppelte, wenn wir gut gefüllte Häuser bekommen.« Nikolas zuckte die Achseln, allein er sah nur die allerdrückendste Not vor sich, wenn er den Vorschlag nicht annahm, und musste außerdem den hilflosen Smike berücksichtigen. 70 Meilen hatten ihm wenig gedeucht, als er sich mit dem Manne in derselben Stadt befand, der ihn so schmachvoll behandelt und die tiefste Erbitterung in ihm geweckt hatte. Jetzt aber meinte er, weit genug von London entfernt zu sein. Wie wenn er zur See ging und seine Mutter oder Käthchen unterdes starb. Er erklärte, ohne noch länger zu überlegen, dass er auf Mr. Crummles Anerbieten eingehen wolle und gab dem Schauspieldirektor die Hand darauf. Ende von Abschnitt 1.